Weinsberg nach Alfred Meusel. Waren die Herren zahlenmäßig zu schwach, gewaltsamen Widerstand zu leisten, gingen sie zu Betrug über. Und hatten sie auf diese Weise ihre Stellung verbessert, griffen sie wieder zum Terror. Während der helle christliche Haufe die Deutschordensstadt Neckarsulm einnahm, etwa 10. April 1525, weilte der Vogt von Weinsberg, Graf Ludwig von Helfenstein, auf dem Landtag in Stuttgart und verhandelte dort über Verstärkung, da er mit seinen wenigen Reisigen und Knappen nicht in der Lage sein würde, den erwarteten Angriff der Bauern abzuwehren. Mit etwa 70 Mann und dem Versprechen, in den nächsten Tagen weitere Verstärkungen zu erhalten, zog er wieder nach Weinsberg zurück. Obwohl ihnen niemand etwas zuleide getan hatte, töteten sie unterwegs alle Bauern, deren sie habhaft werden konnten, und hängten sie an die Bäume. Den Weinsberger Bauern, von denen schon die meisten dem hellen, lichten Haufen zugezogen waren, schickte der Graf eine Botschaft ins Lager. Wenn sie nicht augenblicks zurückkämen, würde er ihre Dörfer niederbrennen lassen. Aber die Verstärkung ließ auf sich warten. Der Bauernhaufe, der etwa 6000 Mann stark war und von Stunde zu Stunde wuchs, hatte sich auf Weinsberg zu in Marsch gesetzt. Und so begann der Graf das beliebte Spiel, mit den Bauern zu verhandeln, um sie hinzuhalten und ihnen zu gegebener Zeit in den Rücken zu fallen. Er tat sich aus Weinsberg, fiel hinten in den Haufen, erstach und beschädigte ihnen viele, wodurch der Haufen der versammelten Bauernschaft erzürnt und bewegt ward. Am Morgen des Ostersonntags, 16. April, erschien der helle lichte Haufe vor Weinsberg. Die Bauern schickten Parlamentäre nach der Stadt, die Nutzlosigkeit des Widerstands klarzumachen und zur Übergabe aufzufordern. Obwohl sie unbewaffnet waren und durch eine weiße Fahne als Unterhändler kenntlich, ließ man sie nicht in die Stadt, sondern beschoss sie von den Schießscharten, wodurch einer von ihnen schwer verletzt wurde. Den Befehl zu dieser Tat gab Dietrich von Weiler, naher Verwandter des Grafen von Helfenstein. Die Bauern, derart herausgefordert, gingen zum Sturm auf Weinsberg über, das nach kurzem, hartem Kampf erobert wurde. Die adligen Missetäter, mit Hilfe eines Pfarrers in den Kirchturm geflüchtet, wurden gefangen. Welch enorme Summen der Helfensteiner aus seinen Bauern herausgepresst haben muss, zeigt sich daran, dass er für sein Leben 30.000 Gulden bot. Auch die anderen boten hohe Lösegelder. Es nützte ihnen nichts. Jakob Rohrbachs Standgericht, aus den entschiedensten Leuten des Haufens, verurteilte alle 14 zum Tode, den sie auf schimpfliche Weise erlitten, durch die Spieße gejagt. Die beiden Grafen von Löwenstein, die sich so lang unter Vorwänden geweigert hatten, ins Bauernlager zu kommen, die 12 Artikel zu beschwören und sich in das christliche Bündnis aufnehmen zu lassen, kamen und beschworen nun, was man von ihnen verlangte. Auch die 2 Grafen von Hohenlohe, die schon vor dem Sturm auf Weinsberg dem hellen christlichen Haufen gehuldigt, es aber keineswegs eilig gehabt hatten, versprochene Geschütze und Pulver zu senden, beeilten sich jetzt, dem hellen Haufen 2 Notschlangen, einen halben Zentner Pulver und ein sehr höfliches Schreiben zu schicken. Feudalherren, Patrizier und auch die Fürsten hatten Respekt vor den Bauern bekommen. So groß, dass er eine Zeit lang die Wirkung der Siege paralysierte, die der Truchseß von Waldburg im gleichen Monat über die schwäbischen Bauern errang. Ungünstige Folge der Tat von Weinsberg, dass sie auch die entgegengesetzte Tendenz im Bauernlager stärkte, den Adel zu versöhnen. Nach der unglücklich verlaufenen Schlacht von Böblingen am 12. Mai wurde Jakob Rohrbach gefangen. Der Alba des Bauernkrieges, Georg Graf von Waldburg, Truchseß des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation und Generalissimus des Schwäbischen Bunds, ließ ihn in Ketten nach Neckargartach schleppen. Dort wurde er mit einer eisernen Kette an einen festen Pfahl gebunden, um den herum in gemessenem Abstand ein Holzstoß aufgeschichtet und angezündet worden war, so dass der Unglückliche nicht verbrannte, sondern bei lebendigem Leibe briet. Solange er noch einige Kräfte besaß, rannte und stolperte er unter furchtbarem Schreien um den Pfahl herum. Der Truchseß und seine Ritter sahen zu und warfen hin und wieder ein paar Scheiterholz ins Feuer. Als der Truchseß Weinsberg erobert hatte, ließ er es einäschern. Niemand sollte die Stätte finden, wo aufständische Bauern das Unerhörte gewagt hatten, 14 Adlige zum Tode zu verurteilen und sie wie gemeine Verbrecher in die Spieße zu jagen. Mit der Stadt Weinsberg sollte auch die Erinnerung an das Urteil von Weinsberg für immer ausgelöscht sein. Ihr Herren, wollt ihr schweigen still und hören, was ich singen will? Ob jemand geht belangen, wie es im ganzen Deutschland.